Mach's mir auf den Monitor hier ein bisschen lauter. Ja, mich bitte auch. Ich habe mich gar nicht gehört vom Gesang. Dankeschön. Hey, hey, hey, hey! Das nächste Lied ist Entzug und da geht's nicht um Drogen, sondern um Liebe. Und warte auf den Zug. Der Tisch gedeckt und unmöglich. Als warte auch er. Ein Blick auf die Uhr. Ich rieche an der Zeit. Nichts ist an dem außer der Gedanken, die den uns sehen. Doch gerade gestern, da hörte ich den zu. Ich hörte die Geschichten von dir am Tisch erzählt. Doch heute sitz ich da und wart auf den Entzug. Doch heute sitz ich da und wart auf den Scheißzug. Ich weiß, er wird nicht kommen, und wenn, dann ist er leer. Ich warte auf Geschichten von dir am Tisch erzählt. Ich weiß, er wird nicht kommen, und wenn, dann ist er leer. Ich warte auf Geschichten von dir am Tisch erzählt. Ich weiß, er wird nicht kommen, und wenn, dann ist er leer. Ich warte auf Geschichten von dir am Tisch erzählt. Ich weiß, er wird nicht kommen, und wenn, dann ist er leer. Ich weiß, er wird nicht kommen, von dir am Tisch erzählt. Ich weiß, er wird nicht kommen, und wenn er nicht erzählt. Ich warte auf Geschichte, von dir am Tisch erzählt.